Und es ist nur durch ein Gott. so eine Frechheit. Und sie bekommen von mir eine geklebt. Drei Seelenteile wurden zu drei Einigkeit, drei Faltigkeit und Trinität. Polis, Gutus, Eidos und Eros. Achte gut für nur einen Fuß. Doch deine ganze Erde. Es wird sogar behauptet, wenn es nicht so wäre, dass die Erde Auch dieser Song wieder kostenlos.